Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Good morning, bom dia. Oh, que Gracie tá Good bonita. morning. Que Gracie tá bonita hoje, hein? Grace tá linda. Olha já, ela nunca usa pra ele. Pois é. Voz tá um pouco mais baixo. Mas ainda tá bonita. Agora, Gracie is not here, she's traveling. Gracie ist nicht hier, sie ist unterwegs. So Daniel is taking her place. Und deshalb nimmt Daniel ihren Platz ein. And she might be watching. Und vielleicht schaut sie zu. Hopefully. Hoffentlich. Hey, Gracie. Hallo Gracie. I'm going to talk about Gracie just in case she's watching. Ich werde über Gracie sprechen, nur falls sie zuschaut. She's very funny and she's very cute. Sie ist sehr lustig und sehr nett. The moment that she realized that she would travel. In dem Moment, in dem sie merkte, dass sie unterwegs sein würde, one of the first things to do was to try to convince Daniel and me. Hat sie als erstes versucht, Daniel und mich davon zu überzeugen, that for every life that she cannot do, she has to be able to do another one and take it away from Daniel. Dass sie für jedes Life, das sie nicht machen kann, sie dafür ein anderes machen kann, das sie von Daniel wegnimmt. That's how much she loves doing these lives. So sehr liebt sie es, diese Lives zu machen. She's already tried to negotiate, hasn't she? Sie hat bereits versucht zu verhandeln, nicht wahr? All right. We miss you. Wir vermissen dich. Yeah, we miss everybody. Oh yeah, women, especially Gracie. Ja, wir vermissen jeden, besonders Gracie. Okay, let's start with the question and answer. Okay, fangen wir an mit Fragen und Antworten. I don't know if you were here last Monday. Ich weiß nicht, ob du letzten Montag hier warst. We had something set up. Wir hatten etwas arrangiert. The last question was, Debbie, do you like surprises? Die letzte Frage war, Debbie, magst du Überraschungen? I said, why don't we start with the question with which we finished last week. Ich sagte, warum fangen wir nicht mit der Frage an, mit der wir letzte Woche aufgehört haben? Debbie said, yeah, where are we going? Und Debbie sagte, ja, wo fahren wir hin? We should do that every week. Vielleicht sollten wir das jede Woche machen. Das sollten wir. But our age can do that. We're retired. Ja, Leute in unserem Alter können das tun. Sie sind im Ruhestand. Debbie, do you like surprises? Debbie, magst du Überraschungen? You do. Where are we going? Ja, sehr. Wo gehen wir hin? Pack deinen Koffer. Excuse me. Ciao. You're going on a 90-day cruise. Oh, 90? Yes. 90? Yes. Wir gehen auf eine 90-tägige Kreuzfahrt. One day. One day. Eines Tages. Oh, one day I will take you away for 90 days. Eines Tages werde ich für eine 90-tägige Reise weg sein. But when I do that, there will be no phone. Aber wenn ich das tue, wird es kein Telefon geben. Und keine Lives. It'll be her and me. Es werden nur sie und ich sein. We'll tell you when that will happen. Wir sagen euch, wann das geschehen wird. It's written in my diary. Es steht bereits in meinem Tagebuch. Wirklich? Bleibt dran, schaltet diesen Kanal weiter ein. Bleibt dabei und du wirst es herausfinden. Alright, let's start with the question. Okay, fangen wir mit den Fragen an. First question, when do you next come to Germany? Die erste Frage ist, wann kommst du wieder nach Deutschland? Only in December. Erst im Dezember. Sorry, no time earlier. Sorry, früher habe ich keine Zeit. December? I'm only my sorry, darling. That's my sorry, darling. They are questions that are over and over asked the same. We've answered them, so you have to Google them on YouTube. Es gibt Fragen, die immer und immer wieder gestellt werden. Wir haben sie beantwortet. Deshalb schaut sie euch auf YouTube an. Let's do this one. Machen wir diese. Wie trainiere ich das Herz, das so großzügig und offen für Wunder ist? Really, this is a good question. How do I train the heart to be generous and for miracles? Mm-hmm. So, these are really two different questions. Das sind eigentlich zwei verschiedene Fragen. But regarding the generosity, bezüglich Großzügigkeit, you have to train your pocket more than your heart. Musst du mehr deinen Geldbeutel als dein Herz trainieren. Because people spend forever saying, one day I will be generous, and they work on their heart, but they never are. Denn die Leute sagen die ganze Zeit, eines Tages werde ich großzügig sein und sie arbeiten an ihrem Herzen und sind es doch nie. So Debbie and me decided, deshalb haben Debbie und ich beschlossen, that nobody can be a true disciple of Jesus. Dass keiner ein echter Jünger Jesu sein kann, unless he lives generously. Wenn er nicht großzügig lebt. Because the Bible teaches it. Not only Jesus said it, the Bible teaches it. Denn die Bibel lehrt es. Das hat nicht nur Jesus gesagt. Die Bibel lehrt es. So we first made a radical decision. Deshalb trafen wir zuerst eine radikale Entscheidung. That generosity is our lifestyle. Dass Großzügigkeit unser Lebensstil ist. And then, because we made this decision, of course our hearts changed more and more and more. Und dann, weil wir diese Entscheidung trafen, veränderten sich natürlich unsere Herzen immer mehr. Aber bezüglich des Übernatürlichen, you have to study very carefully what the Bible teaches about it and then see it in your heart. Musst du sehr genau studieren, was die Bibel darüber lehrt und es in deinem Herzen sehen. Guys, you change the heart the same way in every area. It doesn't matter which area. Leute, ihr verändert das Herz auf die gleiche Art und Weise in jedem Bereich gleich, egal welcher Bereich es ist. You repent from a hard heart. Du tust Buße für ein hartes Herz. That's the first thing you need to do. Take responsibility for your heart. Das ist das Erste, was du tun musst. Übernimm Verantwortung für dein Herz. Then you look at the area. In this case, it's the supernatural. Dann schaust du auf den Bereich, in diesem Fall auf das Übernatürliche. And then study carefully the gospel. Und dann studierst du sorgfältig die Evangelien. And then realize how far away you are from the lifestyle of the supernatural. Und erkennst, wie weit du von dem Lebensstil des Übernatürlichen entfernt bist. And then meditate on the reality of what the Bible says. Und dann meditierst du über die Realität, von der die Bibel spricht. So your heart will change. So wird sich dein Herz verändern. Every area is the same process. In jedem Bereich ist es derselbe Prozess. What do you think? You think it's a good answer? Was denkst du? Sollen wir das beantworten? Let's do it. Wie werde ich erfolgreich bei meiner Arbeit, sodass ich die Gewissheit habe, dass ich es nicht aus meiner eigenen Kraft mache? Jedes Mal, wenn ich einen Kunden gewinne, empfinde ich, dass es meine eigene Kraft ist. Und jedes Mal, wenn ich vertraue, dass der Kunde kommen wird, dann sagt der Kunde ab oder er storniert den Vertrag oder er sagt, dass ich warten soll. Okay, so it's really four questions in one. Eigentlich sind es vier Fragen in einer. How do I prosper in my work if I have the assurance that it's I'm not doing it with my own, the force of my own hands, my own strength? When every time I get a client, I feel it's my own strength. And every time that I trust the client comes, then the client cancels or they cancel the contract. Or they tell me just to wait. Look. Schau. I think, and I don't want to really make a judgment, but ich denke, und ich will kein Urteil fällen. Do it in the strength of my hand, yeah. Or should I do it? Okay, look. Oh, I'm going to give you my opinion, which I believe is the biblical way to think. Ich werde dir meine Meinung sagen, von der ich glaube, dass sie die biblische Denkweise ist. Yesterday I talked to a friend about this. Gestern habe ich mit einem Freund darüber gesprochen. It seems that there are only two extremes among Christians. Es scheint, dass es nur zwei Extreme unter Christen gibt. The only one is we have to make it happen by our cleverness, strategy, hard work, marketing. Der eine ist, wir müssen es durch unsere Schlauheit, Strategie, harte Arbeit und unser Marketing schaffen. Find clients. Kunden zu finden. The other way is I don't have to do anything because I trust God. Der andere ist, ich muss gar nichts tun, denn ich vertraue Gott. But I think this subject that nobody seems to address, aber ich denke, das Thema, das scheinbar keiner anspricht, is the motive. Ist das Motiv. For me, that's the key of everything. Für mich ist dies der Schlüssel für alles. Let me explain this to you. Ich will dir das erklären. Do you know in your heart for sure, weißt du in deinem Herzen sicher, that the business that you have or the work that you do is what the Lord has prepared for you. Dass die Firma, die du hast, oder die Arbeit, die du tust, das ist, was der Herr für dich vorbereitet hat. That's where everything starts. Dort fängt alles an. Because if you're not sure this is from the Lord, you have no option but make it happen by the force of your effort. Denn wenn du nicht sicher bist, dass dies vom Herrn ist, dann hast du keine andere Option, als es aus eigener Kraft zu tun. How are you going to trust the Lord for something that you're not even sure he wants you to do? Wie willst du dem Herrn für etwas vertrauen, von dem du gar nicht sicher bist, dass er es von dir möchte? See, that's the first thing I would do. Das ist das Erste, was ich tun würde. So, for instance. Zum Beispiel. I know 100% sure. Ich weiß hundertprozentig sicher. God wants me to use the social media to teach. Dass Gott möchte, dass ich die sozialen Medien zum Lehren nutze. He told me. Er hat es mir gesagt. So I know. Also weiß ich es. So I don't need to use marketing strategy to get people to buy our courses or our mentoring. Ich muss also keine Marketingstrategien nutzen, um Menschen dazu zu bringen, unsere Kurse oder unser Mentoring zu kaufen. I'm in peace because I'm doing what I know he wants me to do. Ich bin im Frieden, denn ich weiß, dass ich das tue, was er von mir möchte. Secondly, I'm not doing it for you. I'm doing it for him. Zweitens tue ich es nicht für dich, ich tue es für ihn. Thirdly, I'm not doing it to create finances because God is my provider. Drittens tue ich es nicht, um Finanzen zu gewinnen, denn Gott ist mein Versorger. Paul says in the context of work. Paulus sagt im Zusammenhang mit Arbeit. Everything you do it unto the Lord, like you're serving the Lord. Alles, was du tust, tust du für den Herrn, wie wenn du dem Herrn dienst. But somehow Christians either don't want to get it because they're too scared. Aber irgendwie wollen Christen entweder nicht dorthin kommen, weil sie zu viel Angst haben. Or they don't get it because I don't teach it well enough. Oder sie erreichen es nicht, weil ich es nicht gut genug lehre. But I'm doing my best. Aber ich tue mein Bestes. How was it in the beginning? Wie war es am Anfang? Did God tell Adam to work? Trug Gott Adam auf zu arbeiten? Yes. Ja. He told Adam, go ahead, you rule over the garden, give names to the animals, work. Er sagte zu Adam, geh los, herrsche über den Garten, gib den Tieren Namen, arbeite. Did Adam need to work because Adam needed provision? Musste Adam arbeiten, weil er Versorgung brauchte? No. Nein. Because the day Adam was created, all the provision was already available for him. Denn an dem Tag, als Adam geschaffen wurde, war alle Versorgung bereits für ihn verfügbar. See, most Christians, even though they say they trust God, they still work for provision. Auch wenn die meisten Christen sagen, dass sie vertrauen, arbeiten die meisten immer noch für Versorgung. They don't work serving God. Sie arbeiten nicht, um Gott zu dienen. Because the devil has filled the church with a horrible lie. Denn der Teufel hat die Gemeinde mit einer schrecklichen Lüge gefüllt. It's called the lie of clericalism. Die Lüge des Klerikalismus heißt. To serve God means to be in ministry. Gott zu dienen bedeutet, dass man im Dienst steht. That's a lie. Das ist eine Lüge. If you have a client and you don't serve him as you would serve Jesus, everything is wrong. Wenn du einen Kunden hast und du ihm nicht so dienst, wie wenn du Jesus dienst, dann ist alles falsch. But if you have a client and you see Jesus in front of you and serve him super well, how can you still worry about finances? Don't you think Jesus rewards you? Aber wenn du einen Kunden hast und dabei Jesus vor dir siehst und ihm super gut dienst, wie kannst du dir immer noch Sorgen um Finanzen machen? Denkst du, Jesus wird dich nicht belohnen? Think. Denk. When I traveled to preach all over the world, wenn ich zum Predigen durch die ganze Welt reise, this was the question. War dies die Frage? How much does it cost to bring you here to do a conference? Wie viel kostet es, um dich hierher zu bringen, um eine Konferenz zu halten? My answer has always been the same for more than 40 years. Meine Antwort war seit mehr als 40 Jahren immer dieselbe. Nothing. Nichts. Don't cost a thing. Es kostet nichts. So Reinhard, what is it they don't give anything to you? Aber Reinhard, was denkst du, wenn sie dir nichts geben? Yes, sometimes they didn't. Ja, manchmal gaben sie mir nichts. Sometimes they didn't even pay my flight or the hotel, nothing. Manchmal haben sie nicht einmal meinen Flug oder das Hotel bezahlt, nichts. What difference does it make if you serve God and if God is your provider? He will find ways to take care of you. Was für einen Unterschied macht das, wenn du Gott dienst und er dein Versorger ist? Er wird Wege finden, um für dich zu sorgen. When will we wake up and fix our heart? Wann werden wir aufwachen und unsere Herzen in Ordnung bringen? A Christian serves God in everything he does. He doesn't serve money. Ein Christ dient Gott bei allem, was er tut. Er dient nicht dem Geld. But because we don't believe that we have your questions and stress. Aber weil wir das nicht glauben, haben wir deine Fragen und Stress. That's pretty clear. Das war ziemlich deutlich. Which one? Ist es richtig, dass ich mich von einer Person in meiner Familie distanziere, die bewirkt, dass ich mich schlecht fühle? Is it correct for distancing myself from a person in my family who makes me feel bad? Well, I tell you why this is a very tricky answer. Tja, ich sage dir, warum das eine sehr knifflige Frage ist. Because I really don't know the story of this other person. Denn ich kenne die Geschichte der anderen Person nicht. So sometimes it's good to distance yourself from people, but sometimes it's not. Manchmal ist es gut, sich von Menschen zu distanzieren, aber manchmal ist es das nicht. The most important thing is ask the Holy Spirit to show you your own heart. Das Wichtigste ist, frag den Heiligen Geist, dir dein eigenes Herz zu zeigen. Ask the Holy Spirit to through the situation teach you to love truthfully. Bitte den Heiligen Geist, dich durch diese Situation zu lehren, ehrlich zu lieben. If you distance yourself from the person because they make you feel bad, wenn du dich von der Person distanzierst, weil sie in dir schlechte Gefühle weckt, so you can run away, so dass du weglaufen möchtest, it's the wrong thing. Ist das falsch? Because now you will never change and never learn to love. Denn nun wirst du dich nie ändern und nie lernen zu lieben. So it depends on the situation. Es hängt also von der Situation ab. Yeah, but the other side, if you're distancing yourself because they are emotionally or physically abusing you or hurting you, then it's a good thing to do. It's protective. Ja, aber die andere Seite ist, dass du dich distanzierst, weil sie dich emotional oder körperlich missbrauchen und verletzen, dann ist es das Richtige, was du tust. Yeah, that's what I said. Watch your heart. Be very careful with your own heart. Ja, deshalb sagte ich, achte auf dein Herz. Sei sehr sorgfältig mit deinem eigenen Herz. Question's kind of vague. It is very, yeah. Die Frage ist ein bisschen vage. Sie ist sehr vage, ja. Somebody's asking me to make a promotion with the meditation. I don't deal with that stuff. Jemand bittet mich, eine Werbung für die Meditation zu machen. Ich kümmere mich um so etwas nicht. I don't even know how much it costs. Ich weiß nicht einmal, was das kostet. I'm here to preach the gospel. I have a manager, a leader. I have a team who takes care of this question. Ich bin hier, um das Evangelium zu predigen. Ich habe einen Manager, einen Leiter. Ich habe das Team, das sich um solche Fragen kümmert. You've got to contact them. Whatever he does, I really don't care. Deshalb musst du sie kontaktieren. Was immer er tut, das interessiert mich nicht. Do you know what happened in Blumenau? Weißt du, was in Blumenau passierte? Ja, ein Mann betrat eine Schule und tötete Kinder. Er tötete kleine Babys. Oh, killed little babies. Oh, I don't know. See, I don't read any news the whole year, so I don't know anything that's happened. Oh, das wusste ich nicht. Weißt du, ich lese keinerlei Nachrichten das ganze Jahr. Deshalb weiß ich nicht, was passierte. But let's read the question. Aber lesen wir die Frage. Wie geht man mit der Tragödie in Blumenau um? Jemand hat dort Kinder getötet, denke ich. Wie beschützt man sein Herz vor Angst als Mutter? How to deal with a tragedy in Blumenau? Somebody killed kids, I think. Or yeah. I think went into like a crash. Ich meine, jemand ging in eine Kindertagesstätte mit einer Axt und tötete Kinder. How do you protect your heart from fear as a mom? I tell you how. Ich sage dir wie. Do what I do. Tu, was ich tue. Don't read anything except what Jesus says. Lies nichts außer dem, was Jesus sagt. See, I have no fear because I didn't even know what happened. Siehst du, ich habe keine Angst, weil ich gar nicht wusste, was passiert ist. Most of the fear that we actually live with, they entered to our hearts through the media. Die meiste Angst, mit der wir leben, kam in unser Herz hinein durch die Medien. I'm so sure. Ich bin da so sicher. Nobody would have ever mentioned the word COVID or Corona. I believe millions of people would still be alive today. Wenn niemand je das Wort COVID oder Corona erwähnt hätte, dann glaube ich, dass Millionen von Menschen heute noch am Leben wären. Because fear killed them, not the COVID. Denn Angst hat sie umgebracht, nicht das COVID. My dear lady. Also meine liebe Dame. If your heart would have been full in, you are hidden to God in Christ Jesus. Wenn dein Herz voll wäre damit, dass du in Christus Jesus verborgen bist. Nobody can take you out of my hand. Keiner kann dich aus meiner Hand reißen. Live is Christ, to die is gain. Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. You would not have fear. Dann hättest du keine Angst. But your heart is full of fear because you opened your heart for things from the media. So, seu coração, I can help you. Aber dein Herz ist voller Angst, weil du dein Herz geöffnet hast für Dinge aus den Medien. Ich kann dir nicht helfen. Yeah, you are responsible for your heart. Nobody else. Du bist verantwortlich für dein Herz, niemand sonst. In the most difficult situation of the life of the disciples, Jesus said, do not allow your heart to be troubled. It was their responsibility. In der schwierigsten Situation im Leben seiner Jünger sagte Jesus, erlaubt nicht, dass dein Herz beunruhigt ist. Es war ihre Verantwortung. But also as a mother, aber als Mutter, we can be overprotective of our children. Können wir unsere Kinder auch überbehüten. So we have to come to a place where we protect according to our ability. Deshalb müssen wir an den Punkt kommen, an dem wir entsprechend unserer Fähigkeiten beschützen. But we have to trust the Lord and in the end he's the one that protects us and our children. Aber wir müssen dem Herrn vertrauen, dass am Ende er es ist, der uns und unsere Kinder beschützt. The more we try to protect them from every situation around them, the less we trust or we're trusting yeah. God to protect them. Je mehr wir versuchen, sie vor jeder Situation um sich herum zu schützen, desto weniger vertrauen wir Gott, dass er sie beschützt. So we have to learn the fine balance between us protecting them and in the end, God protects them. Deshalb müssen wir lernen, eine Balance zu finden zwischen dem Schutz, den wir ihnen bieten können, und letztendlich Gott, der sie beschützt. So true. So wahr. She's a very smart woman. She learned that in 97. Experience. Sie ist eine sehr kluge Frau. Sie lernte das 1977. Ja, in Vienna. Durch Erfahrung. 1999. Ja, in Wien war das. Wie bete ich für meine jugendlichen Kinder, die Jesus noch nicht als Herrn angenommen haben? How do I pray for my children, for adolescents who have not yet confessed Jesus as the Savior? Mm. Guys, I am not sure if I should answer this question. Leute, ich bin nicht sicher, ob ich diese Frage beantworten soll. because I'm not sure if the Christian world will like what I believe. Denn ich weiß nicht, ob die christliche Welt mag, was ich glaube. So I'm going to take a vote. Deshalb lasse ich abstimmen. There are, apart from me, there are three people here. Es sind außer mir drei Personen hier. Marcella, Daniel and Debbie. Marcella, Daniel und Debbie. Shall I respond to this question? Who votes yes? Soll ich die Frage beantworten? Wer stimmt mit ja? All three animals. All three. Alle drei. Okay, look. Schau. I do not find any evidence in the Bible. Ich finde keinerlei Beweise in der Bibel. That we should pray to God to save people. Dass wir zu Gott beten sollen, dass er Menschen rettet. I don't find that. Ich finde das nicht. Jesus didn't teach us, neither did Paul, Peter, James, John. Jesus lehrte es nicht und auch nicht Petrus, Paulus, Jakobus oder Johannes. Why? Warum? Because the moment we pray for God to save the children. Denn in dem Moment, in dem wir beten, dass Gott die Kinder rettet, we believe that God is responsible for the salvation of a person. Glauben wir, dass Gott für die Errettung einer Person verantwortlich ist. Which means that God still needs to do something. Das würde bedeuten, dass Gott immer noch etwas tun muss. How can God allow people to go to hell if he is responsible for saving them? That would be very unjust. Wie kann Gott zulassen, dass Menschen in die Hölle kommen, wenn er dafür verantwortlich ist, sie zu retten? Das wäre sehr ungerecht. So, 2 Corinthians 5 is very clear. 2. Korinther 5 ist sehr klar. God already has reconciled the whole world with himself. Gott hat die ganze Welt bereits mit sich selbst versöhnt. So from God's point of view, there's not a single thing that God can do. So why are you asking for anything? Von Gottes Seite aus gibt es also keine einzige Sache mehr, die er tun kann. Warum bittest du ihn dann noch um irgendetwas? That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing, das Zweite, because God has done everything, weil Gott alles getan hat, the Bible says we now have been given the ministry of reconciliation. Sagt die Bibel, dass wir nun den Dienst der Versöhnung erhalten haben. And look what Paul continues to say. Und schau, was Paulus dann weiter sagt. Therefore we plead, will you please be reconciled with God? Deshalb flehen wir euch an, lasst euch versöhnen mit Gott. So your job is not to talk to God about saving your children. Your job is talking to about your children accepting salvation. Deine Aufgabe ist also nicht, mit Gott darüber zu sprechen, dass er deine Kinder rettet. Deine Aufgabe ist, mit deinen Kindern zu sprechen, dass sie die Errettung annehmen. Which means your job is to share and live the gospel. Das bedeutet, deine Aufgabe ist, das Evangelium weiterzugeben und es zu leben. Reinhard, I've done this, but they are not accepting Jesus as the Lord. Reinhard, das habe ich getan, aber sie nehmen Jesus nicht als ihren Herrn an. That's where we try to bring evangelical witchcraft. Das ist der Punkt, an dem wir versuchen, evangelikale Zauberei einzusetzen. Convince God to do something that the children have chosen not to do. Wir wollen Gott überzeugen, etwas zu tun, was die Kinder nicht tun wollen. Do you know, I have not understood. For many years, I did not understand that. Viele Jahre lang habe ich das nicht verstanden. But for me today, it's become very clear. Aber für mich ist das heute sehr klar geworden. It is never anybody's job to save people. Es ist niemals die Aufgabe von irgendjemandem, Menschen zu retten. Not God's job. Nicht von Gott. Not the preacher's job. Nicht von einem Prediger. Not the evangelist's job. Nicht vom Evangelisten. Acts, Peter said, save yourselves from your sin. In Apostelgeschichte sagt Petrus, rettet euch selbst von euren Sünden. So what does it mean? Was bedeutet das? Once I preach the gospel, the children have to choose. Yes or no. Wenn ich das Evangelium gepredigt habe, müssen sich die Kinder entscheiden, ja oder nein. But we Christians don't like to accept no. Aber wir Christen akzeptieren nicht gerne ein Nein. But what did Jesus do? Doch was hat Jesus getan? He sent the disciples to preach the gospel. If they accept you, stay. If they reject you, go. Er schickte die Jünger aus, um das Evangelium zu predigen. Wenn sie euch akzeptieren, bleibt ihr. Wenn sie euch ablehnen, geht. What did Paul do? Was machte Paulus? Where they rejected him, he simply went. Wo sie ihn ablehnten, ging er einfach. He said, I've done my job. God has done his job. Now you choose. Er sagt, ich habe meinen Job getan. Gott hat seine Aufgabe getan. Jetzt entscheidet selbst. God loves your children 1,000 times more than you love them, and he allows them to choose. You have to give them the permission. Gott liebt deine Kinder 1,000-mal mehr, als du sie liebst, und er erlaubt ihnen, sich zu entscheiden. Dann musst du ihnen auch die Erlaubnis geben. There will be moments. Es wird Momente geben, where the Holy Spirit will put a specific burden on your heart to insist. That's not the teaching of the Bible. That's an exception the Holy Spirit will make. In denen der Heilige Geist eine spezifische Last auf dein Herz legt, um darauf zu drängen. Das ist nicht Lehre der Bibel. Das ist eine Ausnahme, die der Heilige Geist machen wird. That happened to Gracie. Das ist crazy passiert. But you can't build a doctrine on experience. Aber du darfst keine Doktrin auf einer Erfahrung aufbauen. Holy Spirit told the woman, don't leave the house until she goes with you. But that's what the Holy Spirit said at that moment. Der Heilige Geist sagte zu einer Frau, verlass das Haus nicht, bis ich mit dir gehe. Genau das hat der Heilige Geist in diesem Moment gesagt. So I really couldn't tell you what to pray for your children. Ich kann dir also wirklich nicht sagen, was du für deine Kinder beten sollst. Except that their eyes will be open. Außer dass ihre Augen geöffnet sind. Or ask God for a promise and then declare that promise. Oder bitte Gott für eine Verheißung und dann proklamiere diese Verheißung. That's really the best answer I can give. Das ist wirklich die beste Antwort, die ich dir geben kann. Just ask God, what does he think about your children? Right. Du kannst Gott einfach fragen, was er über deine Kinder denkt. Then when usually the answer will come by you reading the Bible. Und dann normalerweise wird die Antwort kommen, indem du die Bibel liest. And that can be your promise that you can use to keep reminding God, because he never lies, and if he says it's going to happen, it will happen. Und das kann deine Verheißung sein, die du nutzen kannst, um Gott immer wieder zu erinnern, denn er lügt nie, und wenn er sagt, dass es passiert, wird es passieren. So you just have to remain in faith until it happens. Du musst also einfach im Glauben bleiben, bis es passiert. And don't keep saying, oh no, they're still not saved, oh no, but just say, okay, God, you said, so they will be. Und sag nicht dauernd, oh nein, sie sind immer noch nicht gerettet, sondern sage, okay, Gott, du hast es gesagt, also wird es so sein. You see, now you're not trying to convince God to do something, God is trying to convince you that he said it is to do something. Siehst du, nun versuchst nicht du, Gott davon zu überzeugen, etwas zu tun, sondern Gott versucht dich zu überzeugen, dass er gesagt hat, er wird etwas tun. Wann wirst du nach Goiânia kommen? Friday. Am Freitag. When do you come to Goiânia on Friday? Am Freitag. Goiânia. But I'm not gonna see you. Aber ich werde dich nicht sehen. I'm gonna land. I'm gonna do Brazilian Kids Care Assemblea meetings. And come straight back home. Ich werde landen, ich werde Brazilian Kids Care Sachen machen und sofort wieder heimkommen. So if you wanna see me in the airport and give me a hug, like many people do, if you are in the airport between 6 in the morning and midnight, for sure you will see me. Wenn du mich am Flughafen sehen und umarmen willst, wie das viele Menschen tun wollen, und zwischen 6 Uhr morgens und Mitternacht dort bist, wirst du mich sehen. And I'll give you a hug. Und ich werde dich umarmen. But I'm not gonna even tell you when my plane lands. Aber ich werde dir nicht mal sagen, wann mein Flugzeug landet. Make that mistake before. Ich habe diesen Fehler schon einmal gemacht. I learn quickly from my mistakes. Ich lerne schnell von meinen Fehlern. Then they surround me with their cards and say, Reinhard, prophesy to me. Dann haben sie mich mit ihrem Gepäckwagen umringt und gesagt, Reinhard, prophesy für mich. I love people. Ich liebe Menschen. Hat jede Person eine spezifische Mission auf der Erde? Hast du ein wegweisendes Wort von Gott? Does every person have a specific mission on this earth? Do you have a word of direction from God? I do. Das habe ich. In fact, I have a prophetic word for the person who asked this question. Ich habe sogar ein prophetisches Wort für die Person, die diese Frage gestellt hat. And I have the exact revelation of what is your mission on this earth. Und ich habe die exakte Offenbarung darüber, was deine Mission auf dieser Erde ist. Love like nobody's ever loved before. Liebe, wie noch niemand je zuvor geliebt hat. And walk close to Jesus. Und lebe nah bei Jesus. That's the mission of every Christian. Das ist die Mission von jedem Christen. How do we know? Wie wissen wir das? Well, we have been created for Jesus, not to work for Jesus. Wir wurden geschaffen für Jesus, nicht um für Jesus zu arbeiten. Colossians 5, verse 15 and 16. Kolosser 5, 15 und 16. At the end of your life, you're going to be his bride, not his employee. Am Ende deines Lebens wirst du seine Braut sein, nicht sein Angestellter. So that's your primary mission. Das ist also deine primäre Mission. But your secondary mission, what to do? Doch deine sekundäre Mission, was du tun sollst, is not specific. Ist nicht spezifisch. And that's the people. That's the thing that people don't seem to want to understand. Und das ist die Sache, die Leute scheinbar nicht verstehen wollen. Look, if God's plan for every Christian is much more general than we think. Gottes Plan für jeden Christen ist viel genereller, als wir denken. For instance, zum Beispiel, God said to me, go to Brazil. Gott sagte zu mir, geh nach Brasilien. He didn't tell me what to do in Brazil. Er sagte mir nicht, was ich in Brasilien tun sollte. You know what was funny? Und weißt du, was lustig war? When I arrived in Brazil, als ich in Brasilien ankam, every week, jede Woche I could learn to really love and be patient. Konnte ich wirklich lernen, geduldig zu sein. Ich konnte nicht mehr erzählen, wie viele Personen mir jede Woche dieselbe Frage stellten. Pastor Reinhard, why did God send you to Brazil? Warum hat Gott dich nach Brasilien geschickt? You know, I didn't even care. Weißt du, mir war das egal. I didn't even ask. Ich habe nicht mal gefragt. Für mich war das vollkommen okay. Because I never have believed that God has this detailed, specific plan for me on earth. Denn ich habe nie geglaubt, dass Gott diesen detaillierten, spezifischen Plan für mich auf Erden hat. He sent me to Brazil. Er hat mich nach Brasilien geschickt. And he told me what not to do in Brazil. Und er hat mir gesagt, was ich in Brasilien nicht tun soll. Lie. Lügen. Steal. Stehlen. Be dishonest. Unehrlich sein. Use people. Menschen benutzen. He wrote everything down that I must not do. Er hat genau aufgeschrieben, was ich nicht tun soll. The rest. I do. I choose. Den Rest entscheide ich. I choose which city I live in. Ich entscheide, in welcher Stadt ich lebe. I choose which place I go to. Ich entscheide, an welchen Ort ich gehe. I choose where I build the next orphanage. Ich entscheide, wo ich das nächste Waisenhaus baue. I choose who I work with. Ich entscheide, mit wem ich zusammenarbeite. I make all these choices. Ich treffe all diese Entscheidungen. Should God specifically want me to work with somebody or go somewhere? He has to speak it so clear that I cannot miss it. Sollte Gott spezifisch wollen, dass ich mit jemandem arbeite oder irgendwo hingehe, muss er es so klar zu mir sagen, dass ich es nicht verpassen kann. If it doesn't tell me clearly, I do what I want. Wenn es mir nicht eindeutig gesagt ist, tue ich, was ich möchte. So look. Also schau. I'm flying and landing in Sao Paulo. Ich flog und landete in Sao Paulo. More than 3 years ago. Vor mehr als 3 Jahren. And God said. Und Gott sagte. Use the social media. Verwenden die sozialen Medien. So immediately talk to him. Also sprach ich sofort mit Daniel. I need to use it. Ich muss sie verwenden. I need professional people. Ich brauche professionelle Leute. Everything we did was very unprofessional. Obwohl alles, was wir taten, sehr unprofessionell war. If you watch the first 19 lives about prayer and the new covenant, it's so bad. How could God ever use that? Wenn du die ersten 19 Lives über Gebet und Fasten im Neuen Bund angeschaut hast, das ist so schlecht, wie konnte Gott das hier nutzen? You remember that? Weißt du noch? Everything was so bad. Alles war so schlecht. So God told me, so I obeyed. Gott sagte es mir also und ich gehorchte. So do whatever you want to do. Also mach, was immer du tun willst. Just don't do what the Bible tells you not to do. How to morally live your life correct. Tu einfach nicht, was die Bibel dir sagt, dass du nicht tun sollst. Lebe dein Leben moralisch korrekt. What do you think, sweetie? Was denkst du, Liebling? Ah, yeah. Ah, ja. Yeah, let's do this. Was war das Prinzip dahinter, dass Jesus die Füße der Jünger wusch? What was the principal point behind Jesus washing the feet of the disciples? Look, first of all. Zuerst einmal. Jesus never told any Christian that they should wash each other's feet. Jesus hat nie irgendeinem Christen gesagt, dass sie einander die Füße waschen sollen. No, so you can do that led by the Holy Spirit. Du kannst das tun, wenn du vom Heiligen Geist geführt wirst. But there is no evidence that the early church did that. Aber es gibt keinen Beweis, dass die Urgemeinde das tat. And they were supposed to do that. Und sie sollten das auch nicht tun. So what was the principle behind Jesus doing that? Was war das Prinzip dahinter, dass Jesus das tat? Well, I tell you what I believe. Ich sage dir, was ich glaube. I believe the whole point behind that is Jesus wanted to establish the, how do you say it, but I don't know. Standard? The standard. Jesus wanted to establish the standard for pastors. Ich glaube, der Punkt dahinter ist einfach, dass Jesus den Standard für Pastoren etablieren wollte. That's what I believe. Das glaube ich. Today the main leaders of the church are pastors. Heute sind die Hauptleiter der Gemeinde Pastoren. So Jesus wanted to show that everybody who is the greatest leader is supposed to be the greatest servant. Jesus wollte also zeigen, dass jeder, der größte Leiter ist, auch der größte Diener sein sollte. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Because the only time in all of the gospel Jesus referred to himself as Lord. Denn das einzige Mal in allen Evangelien bezeichnet sich Jesus hier als Herr. Is when he made himself so low that he deserved the disciple, and this was a very, very low thing to do. Er hat sich selbst so erniedrigt, dass er den Jüngern dienen konnte, und das war eine sehr, sehr niedrige Tätigkeit. And Jesus told the disciples, "I've shown you how you need to treat one another." Und Jesus sagte zu den Jüngern, "Ich habe euch gezeigt, wie ihr einander behandeln müsst." So I believe what Jesus was teaching us. The greater a leader you are, the more you need to wash the feet of the people. Not let them wash your feet. Deshalb glaube ich, dass Jesus dies lehren wollte. Je größer du als Leiter bist, desto mehr musst du die Füße der Leute waschen, nicht sie dir deine Füße waschen lassen. But it looks like the church has not learned that lesson. Aber es sieht nicht so aus, als ob die Gemeinde diese Lektion gelernt hätte. That's what I believe. Das glaube ich. Like the whole lesson was just about servitude? Yes, servitude. Serving, but learning how to serve humbly. Ich glaube, die ganze Lektion ging um Dienen und darum, dass man lernt, demütig zu dienen. Yeah, I think it's your attitude in serving is more important, actually, in what you do. Attitude that you have while you serve is more important, actually, than what you do. Ich denke, deine Haltung beim Dienen ist wichtiger als das, was du tatsächlich tust. I'm serving so that everybody can see what a good servant I am. Nicht, ich diene, damit jeder sehen kann, was für ein guter Diener ich bin. There's a lot of times you should even be like serving in secret, not letting a lot of people know how you're serving. Denn sehr oft sollte man lieber im Verborgenen dienen und nicht vielen anderen Leuten zeigen, dass man dient. And doing it with a heart attitude is, Lord, I just want to serve you, I want to love you, I want to love people. Und man sollte es mit der Herzenshaltung tun, Herr, ich will dir dienen, ich will dich lieben, ich will Menschen lieben. So in the kingdom it's mostly about serving, loving and attitude. Im Reich Gottes geht es vor allem um Dienen, Leben und Einstellung. Oh, that's interesting. That's a really good question. I like it. Wenn Gott weiß, was in unserem eigenen Herzen vor sich geht, geht es bei einer Prüfung dann darum, dass wir uns selbst kennenlernen? If Jesus, if God knows what's going on in our own hearts, when he tests us, is it so that we will know ourselves? Okay. Right? Yeah. So basically, does God test us so that we can see our own hearts? Yeah. Also im Grunde genommen prüft uns Gott, damit wir unser eigenes Herz sehen können? Ja, natürlich. You know, first of all, I don't believe God tests us the way it's said in the Old Covenant. Zuerst einmal glaube ich nicht, dass Gott uns so prüft, wie es im Alten Bund beschrieben ist. Because everything changed. Denn alles hat sich verändert. But whenever our hearts are tested, I prefer to use that term. Aber immer wenn unsere Herzen geprüft werden, ich bevorzuge diese Aussage. It is never so that God can see in your heart. Geht es nie darum, dass Gott in dein Herz sieht. God knew what would be in your heart tomorrow 5000 years ago. Gott wusste vor 5000 Jahren, was morgen in deinem Herzen sein wird. Even before the foundation of the world, he would know what was in your heart tomorrow. Selbst vor Grundlegung der Welt wusste er, was morgen in deinem Herzen sein wird. So whenever God, whenever we go through this testing of heart, it's always for us. Das heißt, wann immer wir durch so eine Prüfung gehen, ist das immer für uns. See, there is nothing more wonderful than to see what's in our heart. Es gibt nichts Wunderschöneres, als zu sehen, was in unserem Herzen ist. Because how are you going to change something you don't see? Denn wie willst du etwas ändern, das du nicht siehst? Du kannst das nicht. Your heart is always about you. In deinem Herzen geht es immer um dich. Then how can I have assurance of salvation? Yeah, Debbie would like to answer the question, how can I have assurance of salvation? Debbie möchte die Frage beantworten, wie kann ich Gewissheit über Errettung haben? Who picks answers? Well. Okay, wer auswählt, beantwortet. Gut zu wissen. Yeah. Don't bring the pick one? Oh, good. No. Daniel, möchtest du auch eine auswählen? Obviously, if you don't have assurance of salvation, then you're probably not saved yet. Ich denke, wenn du fragst, wie du Gewissheit über Errettung haben kannst, bist du wahrscheinlich nicht gerettet. Because the Bible says he gives us the Holy Spirit as an assurance, or, you know, like a guarantee. This is like an assurance of our salvation. Denn die Bibel sagt, er gibt uns den Heiligen Geist als Zusicherung oder eine Art Garantie für unsere Rettung. Because when you accept Jesus truly and really, you know that you're saved. Denn wenn du Jesus annimmst, echt und wirklich, dann weißt du, dass du gerettet bist. So, I don't pray for salvation. I would make sure that I'm really saved, because if you don't have an assurance, then you most likely are not. Deshalb würde ich wirklich sicherstellen, dass du tatsächlich errettet bist. Denn wenn du keine Gewissheit hast, dann bist du es höchstwahrscheinlich nicht. So look. Also schau. I agree with Debbie. Ich stimme mit Debbie überein. If you don't have assurance, you're not saved. Wenn du keine Gewissheit hast, bist du nicht errettet. I don't know if he likes this, but he said it publicly, so I can repeat it. Ich weiß nicht, ob er das mag, aber er hat es öffentlich gesagt, deshalb kann ich es wiederholen. In a live. In einem Live. I ask Matthäus the specific question. Habe ich Matthäus die spezifische Frage gestellt. What percentage of evangelical Christians in Brazil he believes are truly saved? Wie viel Prozent der evangelikalen Christen in Brasilien seiner Meinung nach wirklich gerettet sind? He said he doesn't believe that more than 10% are truly saved. Er sagte, er glaubt nicht, dass mehr als 10% wirklich gerettet sind. Now that's a very serious thing. Das ist eine sehr ernste Sache. I don't want to put a number on it. Ich möchte es nicht beziffern. But I personally believe that the majority of evangelical Christians in Brazil are not truly safe. That is my personal conviction. Aber ich persönlich glaube, dass die Mehrheit der evangelikalen Christen in Brasilien nicht gerettet sind. And I'll tell you why I believe that. Und ich sage dir, warum ich das glaube. Because in Brazil there is a custom. In Brasilien gibt es eine Gewohnheit. To show the success of your ministry by the numbers of people that go to your church. Man zeigt den Erfolg seines Dienstes an der Anzahl an Menschen, die in deine Gemeinde gehen. So now what do we do? Und was machen wir dann? We all need to have success. Wir alle müssen Erfolg haben. So we push people to repeat a prayer that doesn't get them saved, and yet we convince them that's enough to be saved. Deshalb drängen wir Menschen, ein Gebet zu wiederholen, das sie nicht rettet. Doch wir überzeugen sie, das ist genug, um gerettet zu werden. And we take one Bible verse totally out of context to justify that. Und wir nehmen einen Bibelvers total aus dem Kontext, um das zu rechtfertigen. And that makes it very dangerous. Und das macht es sehr gefährlich. So, for everybody who's watching me, deshalb für jeden, der mir zuschaut, how can you have assurance that you are saved? Wie kannst du Gewissheit haben, dass du gerettet bist? Well, first of all, the Bible says that you are a sinner and you cannot save yourself. Zuerst einmal sagt die Bibel, dass du ein Sünder bist und dich nicht selbst retten kannst. Going to church doesn't save you. In die Gemeinde oder Kirche zu gehen rettet dich nicht. Getting baptized doesn't save you. Dich taufen zu lassen rettet dich nicht. Repeating a prayer after me doesn't save you. Mir ein Gebet nachzusprechen rettet dich nicht. What does save you? Was rettet dich? What saves you is that you understand that you are a sinner and you need somebody to pay for your sin. Was dich rettet ist, dass du verstehst, dass du ein Sünder bist und du brauchst jemanden, der für deine Sünde bezahlt. If you stand before God without sins forgiven, you're going to hell. Wenn du vor Gott stehst, ohne dass deine Sünden vergeben wurden, gehst du in die Hölle. So how can those sins be forgiven? Wie können diese Sünden vergeben werden? You have to understand, God is not only love and kind, he has to be just, otherwise he would be a very bad God. Du musst verstehen, Gott ist nicht nur liebevoll und freundlich, er muss auch gerecht sein, sonst wäre er ein sehr schlechter Gott. Since God is just, he cannot allow a sinner into heaven. Da Gott gerecht ist, kann er keinen Sünder in den Himmel lassen. So you've got to come to God and say, God, I have a serious problem. Deshalb musst du zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe ein ernstes Problem. God said, I know. Und Gott sagt, ich weiß. I resolved this for you. Ich habe das für dich gelöst. My son Jesus walked the earth. Mein Sohn Jesus lebte auf der Erde. At the end of 3.5 years serving people. Und am Ende von 3.5 Jahren, in denen er Menschen diente, died at a cross. Starb er an einem Kreuz. And the only thing that can forgive your sins is believing that Jesus paid for it and you cannot add anything to that. Und das Einzige, was dir deine Sünden vergeben kann, ist zu glauben, dass Jesus dafür bezahlt hat und du kannst dazu nichts hinzufügen. Going to church is not going to help you pay for that. In die Gemeinde, Kirche zu gehen, wird dir nicht helfen, dafür zu bezahlen. Giving 10% is not going to save you. 10% zu geben, wird dich nicht retten. Becoming a better person will not save you. Ein besserer Mensch zu werden, wird dir nicht helfen. The only thing that will save you is to make a change of lordship. Das Einzige, was dich rettet, ist ein Herrschaftswechsel. That's why the Bible never says believe in your heart and confess Jesus as your savior to be saved. It doesn't say that. Deshalb sagt die Bibel nie, glaube in deinem Herzen und bekenne Jesus als deinen Retter, um gerettet zu werden. Das ist dort nicht gesagt. It says you've got to believe in your heart and confess with your mouth that he is Lord. Dort steht, glaube in deinem Herzen und bekenne mit deinem Mund, dass er Herr ist. Only, the only Lord. Der einzige Herr. So once you surrender to Jesus, wenn du dich Jesus einmal hingegeben hast, say Jesus, I used to be the boss of my life, but no longer will I be the boss of my life. Und sagst Jesus, ich war der Boss meines Lebens, aber ich werde nicht länger der Boss meines Lebens sein. Because that doesn't get me to heaven. Denn das bringt mich nicht in den Himmel. Paid for my sins. Du hast für meine Sünden bezahlt. Paid for my selfish way of life that I wanna do what I wanna do. Du hast für meinen egoistischen Lebensstil bezahlt, dass ich tun will, was ich mag. I believe this with all of my heart. Ich glaube es von ganzem Herzen. I receive complete reconciliation with God. Ich empfange vollständige Versöhnung mit Gott. That's when you will be saved. Dann wirst du gerettet sein. So you don't need to repeat anything right now wherever you are. Du musst also gar nichts wiederholen, gleich jetzt, wo immer du bist. You can go down on your knees right now in front of this camera. Du kannst hier vor dieser Kamera, vor deinem Handy auf deine Knie gehen. Say, God, no longer will I be the Lord of my life. Sage Gott, ich werde nicht länger der Herr meines Lebens sein. You will be the one that I will trust. Du wirst der sein, dem ich vertraue. Jesus, you paid so I can go to heaven. Jesus, du hast bezahlt, dass ich in den Himmel gehen kann. I accept you as my new boss, your new Lord. Ich nehme dich als meinen neuen Herrn, meinen neuen Boss an. And I believe with all of my heart that this is enough to get me saved. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass dies genug ist, damit ich gerettet werde. Then you will also have assurance of salvation. Dann wirst du auch Gewissheit der Errettung haben. So maybe you've been going to church, but you never had assurance. Right now, make it sure. Vielleicht bist du in die Kirche oder Gemeinde gegangen, aber du hattest nie Gewissheit, also mach es gleich jetzt fest. This is your moment. Das ist dein Moment. Make it sure. Mach es fest. Thank you for asking the question. Danke, dass du die Frage gestellt hast. Wie erkläre ich einer Person, die ihre Großmutter aufgrund einer Krankheit verloren hat, die Christin war, dass Gott gut ist? It's a very easy question to answer. Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. Lost her grandmother to a sickness that what her grandmother lost a sickness and the grandmother was a Christian that God is good. It's a very easy question to answer. Die Frage ist sehr einfach zu beantworten. You have to first of all change your theology, otherwise you won't be able to explain anything. Du musst zuerst einmal deine Theologie ändern, sonst kannst du gar nichts erklären. God has absolutely nothing to do with your grandmother's death. Gott hat absolut nichts mit dem Tod deiner Großmutter zu tun. How do I know that? Wie weiß ich das? Because God doesn't kill people with sicknesses. Weil Gott Menschen nicht durch Krankheiten umbringt. So it's hard for us to explain God is good when a Christian dies of a sickness. Es ist hart für uns zu erklären, dass Gott gut ist, wenn eine Person an einer Krankheit stirbt. If we have the theology that God is in control. Wenn wir die Theologie haben, dass Gott die Kontrolle hat. But what about? Aber was ist damit? That God has given your grandmother full charge of her own life. Wenn Gott deiner Großmutter volle Verantwortung für ihr eigenes Leben gegeben hat. Now, I don't know your grandmother. Ich kenne deine Großmutter nicht. But I know one thing that she did not die because God took her. Aber ich weiß eins, sie ist nicht gestorben, weil Gott sie geholt hat. It could be that the sickness was the consequence of her wrong lifestyle. Es könnte sein, dass die Krankheit eine Konsequenz ihres falschen Lebensstils war. I don't know how she lived, I don't know what sickness she died. Ich weiß nicht, wie sie gelebt hat und an welcher Krankheit sie starb. It could be that when she got sick, she did not believe that healing is already belonging to her. Es könnte sein, dass sie, als sie krank wurde, nicht glaubte, dass Heilung ihr bereits gehörte. But you have to stop believing that God has anything to do with her death. Aber du musst aufhören zu glauben, dass Gott irgendetwas mit ihrem Tod zu tun hat. Otherwise you will never be able to explain that God is good even when bad stuff happens. Sonst wirst du nie erklären können, dass Gott gut ist, selbst wenn schlechte Dinge passieren. See, Psalm 115 verse 16 says. Psalm 115 Vers 16 sagt. The earth, the heavens, yes, the heavens are the Lord. Der Himmel ist der Himmel des Herrn. But the earth is given to the hands of men. Aber die Erde hat er den Menschen gegeben. So the earth belongs to you, to me, to your grandmother. Das heißt, die Erde gehört dir, mir, deiner Großmutter. We create our own world that we live in. We choose how we live and we choose how we die. Wir schaffen uns unsere eigene Welt, in der wir leben. Wir entscheiden, wie wir leben und wir entscheiden, wie wir sterben. When we get sick, we choose. Do we believe for healing or do we not believe? Wenn wir krank werden, entscheiden wir, glauben wir an Heilung oder glauben wir nicht an Heilung. We actually choose that. Wir entscheiden das tatsächlich selbst. So we have not learned to walk by faith and when we die, we blame God. Wir haben also nicht gelernt, im Glauben zu leben und wenn wir sterben, beschuldigen wir Gott. Where is the good God? Wo ist dieser gute Gott? God says, why didn't you believe? Und Gott sagt, warum hast du nicht geglaubt? You are the only one that has authority over your own life. Du bist der Einzige, der Autorität über dein eigenes Leben hat. So once you understand that, suddenly God doesn't change anymore. He doesn't get good or bad, depending on what he just did. Wenn du das einmal verstehst, verändert sich Gott nicht mehr plötzlich. Er wird nicht gut oder schlecht, je nachdem, was er getan hat. Nothing else to say. Nichts mehr zu sagen? Not publicly. Nicht öffentlich. Private. Nicht öffentlich, persönlich. Dann willst du etwas zu mir sagen. Wir werden ein persönliches Gespräch haben. Look at this. Im Audio zur Herztransformation. Kann ich dabei gehen oder stehen? Denn ich schlafe ein, wenn ich mich hinsetze. Look, you can do it the way, whatever, oh sorry. In the Audio of the Transformation of the Heart, can I walk or can I stand? Because I fall asleep when I sit down. First of all, it's a good way to fall asleep listening to this beautiful meditation. Zuerst einmal, es ist ein guter Weg, um einzuschlafen, während man diese wunderschönen Meditationen anhört. But of course you can do it walking. Aber natürlich kannst du es gehend hören. The important thing, what you need to do is you need to be in a relaxed Das Wichtigste ist, dass du in einem entspannten Zustand bist. If they go to sleep, I'm sure they're pretty relaxed. Wenn sie einschläft, dann bin ich sicher, sie ist ziemlich entspannt. Yeah, so if walking is a stressful thing for you, then don't do it. Ja, wenn Gehen für dich eine stressige Sache ist, dann mach es nicht. The important thing is through this audio, I'm trying to teach you how to meditate and how to change your heart, because most people don't even know how to do it. Das Wichtigste ist, durch die Audios versuche ich beizubringen, wie man meditiert und wie man sein Herz verändert, denn die meisten Menschen wissen nicht, wie man das macht. Okay, we can do one more. Okay, wir können noch eine Frage machen. That's a really good one. Look at this. Warum offenbart sich Jesus nicht jedem, der nach ihm Ausschau hält und ihn von ganzem Herzen sucht? Why does Jesus not reveal himself to everybody who is looking for him, seeking him from all of their hearts? Well, I think there again. We have a problem. Ja, ich denke, dass wir schon wieder ein Problem haben. The problem is of what we believe. Und das Problem ist, was wir glauben. Because we live with, how do I say that? We basically try to relate God based on a covenant that we are not supposed to live in. Denn wir leben mit Gott in einer Beziehung, die auf einem Bund basiert, in dem wir eigentlich nicht leben sollten. So the old covenant says, seek with all your heart and you will find him. Der alte Bund sagt, suche ihn von ganzem Herzen und du wirst ihn finden. Now, God, there are two main covenants. Es gibt zwei Hauptbünde. Covenant is a way that people relate to one another. Ein Bund bestimmt, wie Menschen miteinander in Beziehung stehen. Both covenants have completely different rules. Beide Bünde haben völlig verschiedene Regeln. The old covenant has the rule, you have to do it right and then I'm going to respond. Der alte Bund hat die Regel, du musst es richtig machen und dann werde ich reagieren. And the new covenant is, I did everything and now you have to respond. Und der neue Bund ist, ich habe alles getan und nun musst du darauf reagieren. And God is not going to be moved by you. Und Gott wird nicht bewegt durch dich. You need to be moved by him. Du musst von ihm bewegt werden. That's the key difference. Das ist der Hauptunterschied. So you're trying to seek God, to seek God, to seek God, and God says, what are you looking for? I've already been found in Jesus. Nun versuchst du Gott zu suchen und Gott sagt, wonach suchst du? Ich wurde bereits gefunden in Jesus. How is God going to reveal himself to those who seek him when he already revealed himself in Jesus? Wie soll Gott sich denen offenbaren, die ihn suchen, wenn er sich bereits in Jesus offenbart hat? God doesn't say, actually, I'm going to change my mind. Gott sagt nicht, okay, ich ändere meine Meinung. I said that I have already revealed myself, but you know what? I think I'm going to reveal myself again, because you are seeking me so hard. Ich habe zwar gesagt, dass ich mich bereits offenbart habe, aber weißt du was, ich werde mich noch einmal offenbaren, weil du mich so angestrengt suchst. No, so you have to come to hard faith that everything is done, it's all finished. Nein, du musst zu dem Herzensglauben kommen, dass alles getan ist, es ist alles vollbracht. The message that Paul preached everywhere he goes. Das ist die Botschaft, die Paulus überall predigte, wo er hinging. In the past, God was hidden. It's called the mystery. In der Vergangenheit war Gott verborgen, das nennt man Geheimnis. In the past, you had to figure out the mystery. In der Vergangenheit musstest du das Geheimnis herausfinden. Now, in Jesus Christ, the mystery is revealed. Aber nun wurde das Geheimnis in Jesus Christus offenbart. Instead of saying, God, reveal yourself to me, you say, Jesus, you're so beautiful. Thank you that you've revealed yourself. Anstatt also zu sagen, Gott, offenbare dich mir, sagst du, Jesus, du bist so wunderschön, danke, dass du dich mir offenbart hast. You will experience as much of Jesus as you believe in your heart that already belongs to you. Du wirst so viel von Jesus erleben, wie du in deinem Herzen glaubst, dass es dir bereits gehört. Not more, not less. Nicht mehr und nicht weniger. So I don't believe that God is not revealing himself to the person. I believe the person is not seeing. Deshalb glaube ich nicht, dass Gott sich selbst dieser Person nicht offenbart. Ich glaube, dass die Person nicht sieht. Because the person is looking at the wrong place. Denn die Person sucht am falschen Platz. Debbie is waiting for me in the bedroom. Wenn Debbie auf mich im Schlafzimmer wartet, I can seek her as intensely as I want in the living room. I'm not gonna find her. Kann ich sie im Wohnzimmer so intensiv suchen, wie ich will? Ich werde sie nicht finden. I can wait until 3 in the morning. Debbie, I really want you, really want you. I'm not gonna find. Ich kann bis 3 Uhr morgens warten und rufen, Debbie, ich möchte dich wirklich, ich werde sie nicht finden. I open the bedroom door. Ich öffne die Schlafzimmertür. There she is. Dort ist sie. Jesus is the door. Jesus ist die Tür. So once you open the door, Jesus, you have all the revelation of God. Wenn du zuerst die Tür Jesus öffnest, hast du alle Offenbarungen von Gott. Final words from my beauty queen. Letzte Worte von meiner Schönheitskönigin. My hiding in the bedroom. Ich verstecke mich nicht im Schlafzimmer. Where are you going to hide? Wo wirst du dich verstecken? She's not going to hide. Sie wird sich nicht vor mir verstecken. I'm not hiding. Ja, ich verstecke mich nicht. And God's not hiding and Jesus is not hiding. Und Gott versteckt sich nicht und Jesus versteckt sich auch nicht. Everything is revealed. Alles ist offenbart. She's a smart girl. Sie ist ein kluges Mädchen. No surprises today. Keine Überraschung heute. The only surprise we have today is we have to work until either my video maker or I fall off the chair. Die einzige Überraschung, die wir heute haben, ist, wir müssen arbeiten, bis entweder meine Videoproduzentin oder ich vom Stuhl falle. I wrote her a message yesterday. Ich habe ihr gestern eine Nachricht geschrieben. When the live is over. Wenn das Live vorbei ist. Good 15 minutes to eat breakfast. Hast du 15 Minuten, um zu frühstücken? And then we record until the first one of us falls off the chair. Und dann nehmen wir auf, bis der erste von uns vom Stuhl fällt. And I can already tell you, I don't fall off chair. Und ich kann euch bereits sagen, ich falle nicht von Stühlen. It's gonna be a long, long, hard day, my dear Marcella. Es wird ein langer, langer Tag werden, meine liebe Marcella. She doesn't fall off the chair either. Sie fällt auch nicht vom Stuhl. Das ist eine Herausforderung. Gott sei Dank nehmen wir auf Deutsch auf, denn er, Daniel, fällt von Stühlen. Not easy. Nicht leicht. But after 12 hours, Daniel falls off. Aber nach 12 Stunden fällt Daniel vom Stuhl. Guys, thank you so much. We love to serve you. Leute, danke. Wir lieben es so, euch zu dienen. By serving you, we serve Jesus. Wenn wir euch dienen, dienen wir Jesus. On Wednesday, Daniel and me will be back here. Am Mittwoch werden Daniel und ich wieder hier sein. And it's just doing one of those devotions where I share my heart. Und es wird eine von diesen Andachten, bei denen ich mein Herz teile. Thank you for those people supporting us with badges. Danke an die Leute, die uns mit Abzeichen unterstützen. Bye-bye, Lizzie. Behave yourself. Ciao, Lizzie. Sei anständig. It's not easy for you, but somehow I believe you can do it. Ich weiß, das ist nicht einfach für dich, aber ich glaube, irgendwie wirst du es schaffen, wenn du willst. Reinhard. That's what you will say right now to her husband. Genau das wird sie jetzt zu ihrem Ehemann sagen oder zum Handy. We love you people, thank you. Wir lieben euch Leute, danke. Thursday, no prophetic life because Gracie isn't here. Am Donnerstag ist kein prophetisches Live, weil Gracie nicht hier ist. But on Wednesday we'll be back. Aber am Mittwoch werden wir zurück sein. See you guys. Wir sehen uns Leute. Ciao.